2a. Ach Leon, es ist echt schön, dass du mich endlich mal besuchst. Wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Seit unserem Erasmus-Studium in Spanien, oder? Oh, manchmal vermisse ich die Zeit. Das ist schon 2 Jahre her. Ja, ich auch. Ich wäre so gern auch schon früher gekommen. Aber du weißt ja, wie das ist. Ich musste immer irgendwas für die Uni lernen, seitdem ich zurück in Frankfurt bin. Aber jetzt bin ich ja hier. Stimmt. Und wie hat dir der erste Tag heute hier in Zürich gefallen? Ich finde es hier total schön. Du bist eine sehr gute Stadtführerin. Am besten gefallen mir die ganzen schönen Gebäude und die Cafés. Es wirkt alles so schön, so sympathisch und grün und gleichzeitig modern. Aber sag mal, was ist das da? Sind das Wahlplakate? Ja, hast du nicht gesehen? Die ganze Stadt ist voll davon. Wir haben nächste Woche Wahlen. Ach, das ist ja spannend. Weißt du, ich weiß eigentlich gar nichts über das politische System in der Schweiz. Kannst du mir das ein bisschen erklären? Puh, im Ernst? Interessiert dich das? Ja klar, Politik ist doch wichtig. Na okay, aber dann musst du mir auch erklären, wie das bei euch in Deutschland funktioniert. Klar, mach ich. Lass uns vielleicht irgendwo ein Bier dazu trinken. Ja, gern. Hier ist auch die Beiz, die ich dir zeigen wollte. Die Beiz? Was ist das denn? Ach so, das ist Schweizerdeutsch für Kneipe. Ach, diese Kneipe, von der du erzählt hattest. Gute Idee. Gehen wir rein. Ich habe schon Durst.